And the question is, if I surrender, will I lose control of my life? Die Frage ist, verliere ich durch Hingabe die Kontrolle über mein Leben? That's a really good question. Eine wirklich gute Frage. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo Daniel. Hi people. Hallo Leute. Daniel und Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. So, here's a question that I've been asked by a lot of people. Viele Leute stellen mir folgende Frage. A question that people have and try to figure that one out. Die Leute beschäftigt und sie wollen es verstehen. So let's see if we can figure it out. Lass uns es verstehen. And the question is, if I surrender, will I lose control of my life? Die Frage ist, verliere ich durch Hingabe die Kontrolle über mein Leben? That's a really good question. Eine wirklich gute Frage. Because I actually teach that surrender means you give up control. Denn ich lehre, dass Hingabe bedeutet, die Kontrolle abzugeben. But who wants to lose control of his life? Wer will die Kontrolle über sein Leben verlieren? So, do we lose control of our lives if we surrender? And then if we do, why should we surrender? Verlieren wir die Kontrolle, wenn wir uns hingeben? Und wenn das so ist, warum sollten wir uns hingeben? Look. Schau. You know, there's something that I love. Etwas liebe ich. Daniel loves it. Daniel weiß es. I love paradoxes. Ich liebe Paradoxe. You know, I give you just an example. Hier ein Beispiel. Jesus said, he who wants to find life has to lose it. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, muss es verlieren. Hang on, if I want to find life, I have to lose it. Warte mal, wenn ich mein Leben erhalten will, muss ich es verlieren. And if I lose it, I will find it. Wenn ich es verliere, werde ich es erhalten. Jesus said. Jesus sagte. Give and it shall be given unto you. Gib und es wird dir gegeben werden. Hang on a minute, but if I have a need, why should I give away what I need? Wenn ich etwas benötige, warum sollte ich weggeben, was ich brauche? It's a paradox. Das ist ein Paradox. You know, and there are a lot of paradoxes within the Bible. Es gibt viele Paradoxe in der Bibel. So let's try to clear up this question. To answer this question. Beantworten wir also diese Frage. Do I have to have control of my life or do I have to lose control of my life? Muss ich Kontrolle über mein Leben haben oder muss ich sie verlieren? If I lose control of my life, then who's going to control my life? Wenn ich die Kontrolle verliere, wer wird mein Leben kontrollieren? Do you know, listen to this. Hör zu. I believe that God wants us to have control of our life while we lose control of our life. Ich glaube, dass Gott will, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben, während wir die Kontrolle über unser Leben verlieren. What happened in the Garden of Eden? Was passierte im Garten Eden? Who was control of Adam and Eve's life? Wer kontrollierte Adams und Evas Leben? They. Sie. God said, look, here. You choose. Gott sagte, schau, ihr wählt. You know, hey. Yet, and this is the incredible thing. Und doch, das ist das Unglaubliche. God wanted them to be so surrendered to him that they are not going to surrender to sin. Gott wollte, dass sie sich ihm so sehr hingeben, dass sie sich nicht der Sünde hingeben werden. Because we can never understand surrender if you don't understand the kingdom. Wir können die Hingabe niemals verstehen, wenn wir das Königreich nicht verstehen. And this is what so few people truly understand. So wenige Menschen verstehen das. So the moment I surrender to the kingdom of darkness, I cannot experience the pleasure of the kingdom of God. Wenn ich mich dem Reich der Finsternis hingebe, kann ich die Freude des Reiches Gottes nicht erleben. So by surrendering to the kingdom of light and not to the kingdom of darkness, indem du dich dem Reich des Lichts und nicht dem Reich der Finsternis hingibst, which means I surrender my life to that kingdom. Ich übergebe mein Leben diesem Königreich. I don't actually lose control of my life, I gain control of my life. Dann verliere ich nicht die Kontrolle, sondern ich gewinne die Kontrolle über mein Leben. Because within the kingdom there is life and there is life abundantly. In diesem Reich gibt es Leben und Leben in Fülle. Think about this. Denk darüber nach. I'm going to give you a very example that hopefully will help. Ich gebe ein Beispiel, das dir hoffentlich helfen wird. If you don't live a life surrendered and think you have control of your life. Wenn du kein Leben in Hingabe führst und denkst, du hast die Kontrolle über dein Leben. What are you going to do when terrible circumstances come to you? Was wirst du tun, wenn schlimme Umstände kommen? Do you know, this is something that made me really sad. Folgendes macht mich wirklich traurig. That there are people who don't really care about intimacy with God and God's will. Es gibt Menschen, die sich nicht um die Intimität mit Gott und um Gottes Willen kümmern. And then a crisis hits their life and then they shout. Dann kommt eine Krise in ihr Leben und sie schreien. God, where are you? Gott, wo bist du? They call every single person they know called into the Christian, pray for me. Sie rufen jeden an, von dem sie wissen, dass er Christ ist, und beten, bete für mich. Get me out of this mess. Hol mich aus dem Schlamassel raus. You know, and And I have to really guard my heart carefully to continue to really love these people. Ich muss mein Herz sorgfältig hüten, um diese Menschen weiterhin richtig lieben zu können. I keep telling myself, I will love you because God loves you. Ich sage mir, ich liebe dich, weil Gott dich liebt. But sometimes this thought comes to me. Manchmal habe ich diese Gedanken. You've lived your own life. Du lebtest dein eigenes Leben. You were not willing to surrender to God. Du warst nicht bereit, dich Gott hinzugeben. Desperately trying to have control of your life. Verzweifelt versuchtest du, die Kontrolle über dein Leben zu behalten. Now that you're in a mess, you realize you've never had really control of your life. Jetzt im Schlamassel merkst du, dass du nie die Kontrolle über dein Leben hattest. Now you want God to step in and take control of your life. Nun willst du, dass Gott kommt und die Kontrolle übernimmt. Isn't that true? Stimmt das nicht? So you see, as we live a life of surrender, we gain control. Wenn wir ein Leben der Hingabe leben, gewinnen wir Kontrolle. How does this work? Wie geht das? Okay, I surrender to God, which means... Ich gebe mich Gott hin, was bedeutet... I have no more desire to live selfishly for myself. Ich habe kein Verlangen mehr, selbstsüchtig zu leben. I don't want that. Das will ich nicht. You know, since I don't want to live selfishly anymore, da ich nicht mehr egoistisch leben will, and I give up the control, surrender to Jesus Christ, die Kontrolle abgebe und sie Jesus übergebe, here's what Jesus does. Macht Jesus Folgendes. Jesus takes my life now, which I've surrendered to him. Jesus nimmt mein Leben, das ich ihm übergeben habe. He doesn't eliminate it. Er eliminiert es nicht. Always give me goosebumps. Ich bekomme immer Gänsehaut. He doesn't eliminate it and erase it so that there is no more control. Er eliminiert, löscht es nicht aus, so dass ich keine Kontrolle mehr habe. He takes it and he purifies it and he purchases it from selfishness. Er nimmt, reinigt es, er erkauft, befreit es von der Selbstsucht. And then he gives it back to me. Dann gibt er es mir zurück. Is it now, son? Live your life. Er sagt, nun lebe dein Leben. So true surrender makes you lose control of selfishness, but gives you control of real life. Wahre Hingabe lässt dich deine Selbstsucht verlieren, gibt dir aber die Kontrolle über dein Leben. So think about this. Überleg mal. An unsurrendered person thinks they have control until bad circumstances happen. Eine Person ohne Hingabe denkt, dass sie Kontrolle hat, bis schlimme Umstände eintreten. But a surrendered person walks through the same bad circumstances. Eine hingegebene Person durchlebt dieselben schlechten Umstände. With a head high and a smile on the face. Hoch erhobenen Hauptes und einem Lächeln im Gesicht. Shout of victory on the lip. Ein Siegerschrei auf den Lippen. Saying. Und sagt. I am going to use these terrible circumstances. Diese schlimmen Umstände werde ich nutzen. You tell me who has more control. Wer hat mehr Kontrolle? The one who can use the terrible circumstances because he's been surrendered to the kingdom. Der die schlimmen Umstände nutzt, weil er sich dem Königreich hingegeben hat. Or the one who freaks out under terrible circumstances because he's been controlling his life. Oder der unter diesen Umständen ausflippt, weil er sein Leben kontrollieren will. You see, true life can only be found by true surrender. Wahres Leben kann nur durch wahre Hingabe gefunden werden. And you know, one of my greatest mentors, Dr. Stanley Jones. Einer meiner größten Mentoren, Dr. Stanley Jones. He said this. Sagte. Bowing low. At the feet of Jesus, I can stand high in front of the world. Wenn ich mich tief zu den Füßen Jesu verneige, kann ich aufrecht vor der Welt stehen. You see, that's true surrender and that's true control of your life. Das ist wahre Hingabe und wahre Kontrolle über dein Leben. So, it's a lie that we lose control of our lives by surrender. Es ist eine Lüge, dass wir durch Hingabe die Kontrolle über unser Leben verlieren. It is the truth that we lose control of our selfishness by surrender. Wahr ist, dass wir durch Hingabe die Kontrolle über unsere Selbstbezogenheit verlieren. Which you should. Was du tun solltest. So look, Adam and Eve surrendered to the wrong thing. Adam und Eva gaben sich der falschen Sache. Hin. Through that they lost control of their life. Dadurch haben sie die Kontrolle verloren. Suddenly consequences became part of their life that never would have been part of their life if they would have been surrendered to God. Plötzlich wurden Konsequenzen Teil ihres Lebens, die sie nie gehabt hätten, wenn sie sich Gott hingegeben hätten. Had they lived in dependence and trust to God. Hätten sie in Abhängigkeit und im Vertrauen zu Gott gelebt. Not surrendered to sin and selfishness. Und sich nicht der Selbstbezogenheit und der Sünde hingegeben. They would have had incredible control of their lives while they were surrendered to God. Hätten sie eine unglaubliche Kontrolle über ihr Leben gehabt, weil sie sich Gott hingegeben haben. All of the garden was given to them, dominion over the whole earth was given to them. Der ganze Garten Eden und die Herrschaft über die ganze Erde gehörte ihnen. You tell me, when did Adam and Eve lose control? Wann haben Adam und Eva die Kontrolle verloren? when they did not surrender. Als sie sich nicht hingaben. Because the truth is, we all surrender. Die Wahrheit ist, dass wir uns alle hingeben. You surrender to your selfishness or you surrender to God and His kingdom. Wir geben uns unserem Egoismus hin oder Gott und seinem Königreich. Surrender to selfishness. And the reality is, you lose control of your life. Gib dich dem Egoismus hin und du wirst die Kontrolle über dein Leben verlieren. Surrender to God and you gain control of your real life, which is abundant. Gib dich Gott hin und du gewinnst Kontrolle über dein wahres Leben, ein Leben in Fülle. You know, once understood that, for me, it makes no sense unless we live a life that's surrendered. Als ich das verstanden hatte, macht es für mich keinen Sinn mehr, ein Leben ohne Hingabe zu leben. This has become one of my daily routines. Dies wurde zu einer meiner täglichen Routinen. Early this morning, I was sitting in my chair. Heute Morgen, sehr früh, saß ich in meinem Stuhl. And here's what I kept saying. Und sagte, all right. Once again, I surrender. Herr, einmal mehr gebe ich mich hin. I surrender to you. Ich gebe mich dir hin. I'm yours, I'm not mine. Ich gehöre dir, nicht mir. Everything that I have is yours and not mine. Alles, was ich habe, gehört dir und nicht mir. Now that I've surrendered, I can stand tall. Jetzt, wo ich mich hingegeben habe, kann ich aufrecht stehen. Face everything that life throws at me today. Kann ich mich allem stellen, was das Leben mir heute zumutet. Be a good steward of every resource that you've given. Kann ich ein guter Verwalter der Ressourcen sein, die du mir gegeben hast. And don't have to be afraid anymore of whatever comes to me and tries to take control. Und muss keine Angst mehr haben, was auch immer auf mich zukommt und versucht, Kontrolle zu übernehmen. I've surrendered to you. Denn ich habe mich dir übergeben. It's one of the most beautiful paradoxes. Das ist eines der schönsten Paradoxe. People who are unsurrendered and think have control will sooner or later find out they actually don't. Menschen ohne Hingabe und die denken, dass sie Kontrolle haben, werden herausfinden, dass es nicht so ist. I'm going to finish with a very simple example. Ich beende mit einem einfachen Beispiel. Many people who are not surrendered think they are in control of their lives, but they're fooling themselves. Viele, die nicht hingegeben sind, denken, dass sie über ihr Leben die Kontrolle haben, jedoch machen sie sich etwas vor. This is what they said. Sie sagen, over and over again. Immer und immer wieder. Ah, I was abused as a child. Ah, ich wurde als Kind missbraucht. Ah, this guy said this about me. Ah, dieser sagte das über mich. Ah, these people don't like me. Ach, diese Leute mögen mich nicht. You know, they don't even realize they think they're in control, but in reality, it's circumstances and other people are controlling them internally. Sie merken nicht, dass sie denken, dass sie die Kontrolle haben. Doch in Realität werden sie durch Umstände und andere Menschen kontrolliert. You know, the truth is, the life has gotten out of control. Die Wahrheit ist, dass ihr Leben außer Kontrolle geraten ist. Selfish people don't have control. Egoistische Menschen haben keine Kontrolle. Surrendered people have control. Hingegebene Menschen haben Kontrolle. Let's live in surrender. Lass uns in Hingabe leben. And let's live our lives worthy of our Jesus. Lass uns ein Leben führen, das unserem Jesus würdig ist. I hope you enjoyed this video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Share it, subscribe to the channel, click the like. Teile es, abonniere den Kanal, klicke auf Gefällt mir. Thank you so much for watching. Danke, dass du zuschaust.